Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, guten Tag. Und mit dem Herrn Zeit Casasola. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu meiner Linken, das würde Sie vielleicht auch mal interessieren, sitzt Martin Pittenauer und führt uns jetzt in das Gespräch ein. Was ist denn neu bei der Produktion dieser Sendung? Naja, neu ist auf jeden Fall nicht, dass wir immer noch Mono sind und deswegen die Leute das gar nicht hören können, ob ich links oder rechts von der sitze. Aber ganz neu ist jetzt, dass wir diese Sendung mit einer Produktions-App machen, auf der ich Kapitelmarken abhaken kann. Die du selbst geklöppelt hast. Die ich selbst geklöppelt habe innerhalb von ein paar Stunden letzte Woche. Das war irgendwie mal überfällig und das ist voll super, weil ich kann so, wir machen ja unsere Agenda mit Etherpad und klopfen da irgendwie so die ganzen Themen rein und die Links. Und dann habe ich halt in der Vergangenheit immer so verhändisch dann aus dieser Agenda die Kapitelmarken irgendwie übertragen. Und wenn ich das alles einfach importiere in so eine iPhone-App und dann hier abmarke, kriegst du auch gleich einen Timestamp. Krieg ich auch gleich einen Timestamp und auch gleich einen Projektfall am Schluss, wo dann alles schon drin steht, muss ich nur noch das Audiofall reinwerfen und das ist gut. Liebe Podcaster, seid neidisch. Genau, das ist nämlich Sinn und Zweck. Nun ja, also ich brauche nur noch eine App, die mich erinnert, dass ich auch wirklich Aufnahme am Rekorder drücke. Das ist so die Achillesferse noch. So, Dom, unser Nummernboy, sag mal die Folge an. Ich glaube, das ist die 109. Das genau. Ist soweit richtig, sagt meine ab. Insofern sind wir in dem bedeutungsschwangeren Jahr 2009 angekommen. Mhm. Was fällt uns zu 2009 ein? Zensi, Zensa, Zensursula. Ach, das war ja dieses Jahr mit den Piraten auch. Genau. Und der Europawahl. Mhm. Und Aaron König, naja. Ja, 2009 Abwrackprämie und Zensursula. Mhm. Eine Abwrackprämie, das könnte man wegen den vielen Umfragen heute auch mal wieder ansetzen. Ja, 2009 hat mich sehr politisiert und war auch das Jahr, wo ich angefangen habe, ernsthaft zu twittern. Ah, also da erst. Im Zuge dessen, ja. Geht das einher miteinander? Ja, es ging einher miteinander. Twitter hat dich politisiert. Nein, deine Politisierung hat mich politisiert. Wir haben dich potenziert. Ich habe so einen Podcast gehört, wo ihr gesprochen habt und über diesen ganzen... Mit der Depression damals. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, von Zensursula habe ich zum ersten Mal nicht schlagen bei Heise gelesen. Ja, kommt vor. Aber apropos Zensursula, die Vorratsdatenspeicherung wird verpflichtend, steht hier. Das war ja im ersten Jahr nur so, ihr könntet gerne mal, bereitet auch vor, macht das mal. Und ab jetzt mussten sie, das war so der Zeitpunkt, wo alle ISPs aufgeschrien haben nochmal, wir haben doch gar nicht die Datenmengen-Storage-Geschichte vorne dran. Und ja, und es lebt immer noch die Vorratsdatenspeicherung. Die hat noch ein bisschen gedauert, bis sie irgendwie aufgehört hat zu zucken. Mhm. Ja, also war auf jeden Fall alles sehr spannend und auch so diese... Ja, irgendwie ist 2009 ja fast so ein kleiner Spiegel von 2013. Hm. Diese Enttäuschung, als im Bundestag das, dieses Gesetz durchgewunken wurde. Die Enttäuschung, dass die SPD mehr oder weniger dafür gestimmt hat und die Grünen sich zur Hälfte enthalten haben. Das hatten wir ja jetzt auch mal wieder. Ja, wobei irgendwie noch weniger Zukunftsperspektive so bei rumkommt dieses Jahr. So, also, ja, was war denn die Zukunftsperspektive? Naja, aber so bei Zensursula hatte man wenigstens so den Eindruck, so, da gibt es eine breite Front gegen. So. Ja, der große Unterschied war, dass irgendwie das Netz-TM gemeinsam sich solidarisiert hat und für ein Ziel gestritten hat. Mhm. Das ist ja heutzutage nicht mehr so der Fall, dass man das Gefühl hat, dass da eine zwar heterogene Gruppe ist, aber die gemeinsame Ziele auch gemeinsam versucht durchzusetzen. Das ist ja nicht mal innerhalb von manchen Parteien so. Ja. Ja. Also es, also diese Aufbruchsstimmung von 2009 war schon ziemlich krass, fand ich. Mhm. Hat auch ganz gut getan, dass da was passiert. Und jetzt hatten wir das Leistungsschutzrecht. Da gab es wieder eine Abstimmung. Die SPD hatte den großen Vorteil, dass sie nicht in der Regierung war diesmal, deswegen mehrheitlich dagegen stimmen konnte. Ja. Ja, damals. Da bin ich dann auch noch zur Freiheit statt Angst gefahren. Mhm. Das war doch irgendwie cool, damals dahin zu fahren. Stimmt. Gibt's die noch? Also ich weiß, letztes Jahr hat sie noch stattgefunden, aber weiß nicht, ob sie dieses Jahr wieder stattfindet. Ich war vorletztes Jahr zum letzten Mal da und das war schon sehr stark zu spüren, dass das Interesse nachgelassen hatte. Ja, ich glaube, wir haben auch darüber geredet hier im Podcast schon. Ja. Das war auch diese Erdbeereis. Nee, war das Erdbeereis? Irgendwie so. Es gab irgendwie Erdbeereis bei eurem Wagen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall war ja die Spaltung halt auch schon viel krasser da. An Google Street View hatte sich das ja irgendwie auch aufgehängt. Ja, ja. Was heutzutage keinen mehr interessiert. Ja. Also für das Google Glass jetzt interessant. Ist immer noch ausge. Ja, ich sag ja, es gibt so viele Sachen, die jetzt sich wieder in diesem Jahr spiegeln. Mhm. Ja, und wir haben auch dieses Jahr wieder Wahl und da sind die Zukunftsaussichten ja nicht unbedingt viel besser. Ja, genau, 2009, bedroht sozusagen. 2009 waren sich alle Deutschen einig, dass es jetzt total wichtig ist, dass Schwarz-Gelb endlich an die Macht kommt. Ja, weil die ganz viele tolle Sachen machen. Ja, ob sich da jetzt alle einig waren, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber zumindest die wir gewählt haben, mehrheitlich. Ja, die Piraten haben mit 2,0% ein bisschen schlechter abgeschnitten, als sie jetzt in den Umfragen stehen. Ich wollte gerade sagen, ihr Ergebnis von diesem Jahr vorweggenommen. Nee. Ja, war auch ein spannender Wahlabend. Ein Balken gab es damals nicht. Ja, es ist nicht so klar, dass Schwarz-Gelb wieder an die Macht kommt. Wobei sich ja schon abzuzeichnen scheint, dass die FDP locker die 5% wieder schafft. Mhm. Ja, da hatte man kurzzeitig mal Hoffnung, dass dem nicht mehr so sei. Nun ja. Ganz unpolitisch die Schweinegrippe. 2009 Schweinegrippe. Ja, in Mexiko angefangen, entdeckt zu werden und dann große Schweinegrippe. Aber gefühlt ist doch irgendwie jedes Jahr Schweinegrippe. Nee, es ist immer was anderes. Ja. Ja. Vogelgrippe war auch mal, aber jetzt ist Schweinegrippe 2009. Pferdegrippe. Ja. Pferdegrippe, schön. So ganz aktuell. E-Hack. Hugo Chavez ist ja gerade verstorben. Aha. Und 2009 hat er wohl per Referendum durchgesetzt, dass er unbegrenzt wiedergewählt werden darf, was jetzt... Das hat sich jetzt fast nicht gelohnt. Ja. Ja, ja, wieso? Ein bisschen bloß weil er tot ist. Ach so. Das wäre natürlich auch noch interessant, ob sowas möglich ist. Die Frage ist, wie viel hat der umgebaut im demokratischen System? Ja. Das heißt, jetzt wo er weg ist, kann es wieder ganz normal werden oder ist das Kind in den Brunnen gefallen? Man weiß es nicht so genau, aber wie viel umgebaut wurde in Windows Vista, nämlich Windows 7 kam, so das erste Betriebssystem, das die Leute dann wieder geupdatet haben, weil sie wollten. Vista mussten sie ja irgendwie, aber bei Windows 7 haben wir alle gesagt, macht Windows 7! So wie meine Windows-Leute sind, glaube ich, einstellig, so, die ich kenne. Windows-Leute sind einstellig. Aber Windows 7 war wohl auf alle Fälle wieder ein Schritt in die richtige Richtung, im Gegensatz zu wie sie jetzt alle Windows 8 empfinden. Hatte 7 schon diese Touch-Unterstützung? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Es hatte eher so ein aufgeräumtes Wissen. Gefährliches Halbwissen. Aber es hat tendenziell hatte Windows sowieso immer alles und nichts da drin. Das ist, also die haben ja schon lange auch diese Tablet-PC-Geschichten drin gehabt, komplett, und die sind auch noch da. Ist im Endeffekt halt so ein Vista, das funktioniert. So, das war so die Aussage, die ich iPhone, im Kopf hatte. Was waren wir da? iPhone 3... GS. Sowas, ja. 3D? Nee, ja. Nee, 3GS muss es dann gewesen 3GS. Sein, eigentlich. Ja. iPhone 4 kommt dann erst. Oh, Retina kommt dann schon im nächsten Rückblick. 3GS, das war noch. So lange gibt es schon Retina. Das Krass. War noch das Plastik-iPhone. Ja. Ja, ja, ich glaube, dass es so lange schon Retina gibt. Mhm. Ja. Aber sehr lustig, dass es jetzt Retina gibt und seitdem kommen lauter Pixel-Grafik-Spiele raus. Das stimmt. Ja. Aber die sehen ja auch besser aus. Oder so. Auf Retina. Ja, schärfere Pixel. Eben. Kein Witz. Nun ja. Aber Winden war natürlich auch noch. Also Winden muss man schon erwähnen. Muss man. Also wenn du jetzt Winden nicht erwähnt hättest, dann hätte ich gesagt, ich würde mir ein bisschen wieder mehr 2009 wünschen. In den sozialen Netzwerken. Aber gut. So lasse ich das jetzt mal. Nun ja. Genug in der Vergangenheit geschwelgt. Die Zukunft ruft. Die Zukunft ruft. Die Zukunft ist ja Uja. Genau. Habe ich gehört. Oh ja, die super günstig Konsole. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie letztens wieder einen Press-Release rausgehauen, nachdem sie irgendwie vor ein paar Wochen gemeint haben, so, und übrigens, in einem Jahr kommt wieder eine neue, also ihr müsst es noch gar nicht kaufen, weil es gibt schon bald wieder noch bessere Hardware oder so. Und jetzt haben sie irgendwie mal so Bescheid gesagt, dass sie ganz viele tolle neue Spiele machen, auch exklusiv für die Ouya, dass sie sich da ein bisschen Talent eingefangen haben. Unter anderem die Kim Swift heißt sie, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, von Portal und diesem Fluffy Universe-Ding, wo ich ja schon wieder vergessen habe, wie es hieß, für die Xbox, kannst du dich erinnern? Wo man so zwischen der Fluffy Dimension und dem, wo man in diesem Haus ist von dem Professor-Onkel, wo man zwischen den verschiedenen Dimensionen umschalten kann. Oh ja, sehr gut, wie hieß denn das? Quantum Conundrum. Quantum Conundrum, genau. Die macht exklusiv ein Spiel für die Ouya und noch so zwei, drei andere in die Leute. Exklusiv. Exklusiv, ja. Und im gleichen Zug haben sie auch bekannt gegeben, dass jetzt Kelly Santiago für Ouya arbeitet. Genau, Kelly Santiago hat That Game Company mitgegründet, die hat Journey gemacht. Ja. War gestern auch auf der Bühne, aber dazu später mehr. Finde ich keinen dummen Move als so Signal. Also für mich persönlich hat es die Ouya jetzt aufgewertet, überhaupt mal drüber nachzudenken. Vielleicht wäre das ja ganz interessant. Das stimmt. Wie viel das dann tatsächlich bringt, weiß ich nicht. Aber ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, es geht halt bei den Konsolen einfach um die Software. Mhm. Was hast du für Games da? Was kannst du anbieten? Ja. Deswegen hatte ich auch verstanden, dass Sony da so Wert drauf gelegt hat, Spiele zu präsentieren für das Ding. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, ob das irgendwas bringt. Ja, ich bin persönlich gespannt, ob sie dann auch noch dazu kommt, irgendwie selber noch Spiele zu machen, weil sie ist ja da nicht als Entwicklerin, sondern. Ja, das ist die große Frage, wie weit sie noch als Entwicklerin gearbeitet hat bei The Game Company. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr so Pressefrontfrau gemacht hat. Und, also, weil ich weiß, war sie auch viel bei Game Design mit dabei. Ja. Und also das ist halt so momentan nicht ihre Stellenbeschreibung bei Ouya, soweit ich das verfolge. Und da ist sie mehr so Developer Outreach. Was ich dann ein bisschen schade fände. Ja. Aber wir hatten uns ja letztens erst gefragt, was mit ihr passiert ist. Ja, jetzt wissen wir es. Nun ja, da kriege ich jetzt keine gute Überleitung hin mit sich fragen, was passiert ist, aber ich habe es lange nicht mitbekommen. Der Onkel Tim macht jetzt Crowdfunding. Und schon seit einer Woche oder seit zwei. Und zwar für das Podlove-Projekt. Und das wollten wir hier lobend erwähnen. Weil dieses Podlove-Projekt, das nimmt ja langsam echt sehr gute Formen an. Unter anderem wird da ein WordPress-Plugin gemacht, mit dem man relativ einfach Podcasts veröffentlichen kann. Und auch ein schöner Podcast-Player, den ja unter anderem auch Gerrit von Aken so mitdesignt, der eben jetzt sich langsam so durchsetzt als die Alternative zu irgendwie Media-Element, JS und was es sonst noch so alles gibt. Basiert, glaube ich, auch darauf, aber kann halt irgendwie so podcast-spezifische Features dann noch, was ich sehr schön finde. Ja, finde ich auch sehr fein. Also wenn man sich auch Tims Podcast so anguckt, wo er das Zeug ja gut dogfoodet, ist schon auch ganz schick, wie er so auf den Webseiten entsprechend auch immer mit Kapitelmarken und Metadaten und dem Player und das Ganze drumherum. Ich kann das nur befürworten, da mehr Infrastruktur zu schaffen, auch wenn es WordPress ist immer noch hauptsächlich. Ja gut, also es geht um WordPress-Plugin und den Player. Unser Player kommt ja irgendwie allen zugute, egal ob sie jetzt WordPress benutzen oder nicht. Insofern kann man das auch unterstützen, wenn man WordPress hasst. Und vielleicht guckt ihr mal rein, wenn ihr irgendwie so 2,50 überhaupt. Tim freut sich, wenn ihr Geld werft. Ja, Geld werfen kann man auch in Form von Schlumpfbären auf diese ganze Freemium-Geschichte. Und da gibt es auch neue Entwicklungen. Ja, und zwar gab es da damals eine Class-Action-Lawsuit gegen Apple, glaube ich, sogar interessanterweise und gar nicht mal gegen die Schlumpfbären. Und da ging es eben darum, dass Kiddies so mit einfach mal auf Kaufen gedrückt haben und dadurch, dass im Telefon die Credentials noch ein bisschen gespeichert werden. Also Passwort und Accountname. Genau. Mhm. Also dass die noch nicht nochmal abgefragt werden, wenn gerade was gekauft wurde, ist es halt auch passiert, ohne dass es wirklich passieren hätte sollen. Also ohne dass die Kinder das gedurft hätten. So. Und da hat es wohl jetzt eine Einigung gegeben zu dieser Klage, die 2011 eingereicht wurde. Und irgendwie gibt Apple jetzt die Kohle zurück und das Ganze in iTunes-Gutscheinen, wenn es unter $30 ist. ja, wenn es drüber ist, gibt es Geld. Schön. Ja. Hätte man damals Schrumpfbären gekauft, die hätte man günstig, nee, hätte man nichts günstig bauen können. Zinstechnisch, glaube ich, hat sich das dann auch nicht gelohnt. Auf der anderen Seite ging jetzt heute über Twitter rum, dass in der Gay-Romeo-App unterbehoste Männer verboten sind. Mittlerweile auch. Okay. Also, ich wollte gerade überlegen, ob man da auch Schlumpfbären kaufen kann, aber nein, wahrscheinlich eher nicht. Der Zusammenhang ist für mich einfach, auf der einen Seite sind sie super pingelig und dann erlauben sie solche Geschäftsmodelle, die zwangsläufig dazu führen. Ich meine, es sind ja nicht bloß die Kinder, die da ihre Millionen verprassen mit Schlumpfbären. Naja gut, aber die Kinder sind die, die im Zweifel nicht selber schuld sind. Ja. Ja, und das ist da irgendwie in Sachen, dass das irgendwie bei Apple zwei verschiedene Sachen sind, bei den ganzen ist ja auch nichts Neues. Bei den ganzen Soft-Porno-Apps denke ich mir auch wahrscheinlich, schreibt Apple dann immer Duplicates Functionality auf Safari und deswegen sind die nicht erlaubt. Wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich. Ja, aber findet ihr es jetzt gut, dass Apple da Gutscheine gibt oder? Haben sie jetzt das intern geändert, sodass es nicht mehr gespeichert wird, die Credentials? Ja, das haben sie relativ schnell geändert damals, okay. im Zuge der Aufregung um die Schlumpfbären, dass er jetzt wirklich jedes Mal vor jedem In-App-Kauf gefragt wird. Das heißt, es sind wieder alle gearscht, weil genau. Ein paar... Okay, gut. Also es hilft uns jetzt nicht. Es hilft denen, die damals Schlumpfbären gekauft worden haben. Also ich finde, wenn man den Kindern diese App runtergeladen hat, dann ist man schon selber schuld. So. So ist es also. Ja. Naja. Unsere Freunde von Panic fallen ja hin und wieder durch interessante Blogposts auf. So auch diese Woche. Und zwar hat Cable irgendwie gebloggt darüber, wie die ganze Firma einen Lightning-Adapter für HDMI zerlegt und guckt, was da drin ist und irgendwie versucht herauszufinden, warum das alles nicht so aussieht, wie sie es gerne hätten. Weil die schreiben wohl gerade Software, um von iPads auf Displays was anzuzeigen. Und da sind Artefakte drin und sie haben sich gewundert, warum. Ja, das kann ich kann mir richtig vorstellen, wie das passiert ist. So anstecken, Artefakte gesehen, Krise bekommen. Also ja, das wäre ich eigentlich genauso. Wahrscheinlich. Steven Cable alle, ja, so an der Stelle, wirklich so Motion JPEG-Artefakte, obwohl du es jetzt direkt am Kabel hast. Also der Grund, warum du es jetzt nicht über einen Apple TV mit AirPlay machen würdest, eigentlich, weil du willst so 1:1 Pixel und du willst da maximale Qualität. Und guck, wenn du volle Auflösung fährst, dann hast du da Artefakte im Moment mit dem aktuellen Adapter, mit den Lightning-Geräten. Und mit dem alten Adapter hattest du das nicht. Ja. Und das hat die natürlich in tiefste Bestürzung versetzt. Existenzielle Zweifel. Ja. Ja. Es kam dann auch raus, dass der aktuelle Adapter sogar nicht mal die volle Auflösung macht. Also dass es wirklich 1600x900 ist, statt 1920x1080. Das heißt, es ist nicht mal ganz Full HD. Sondern abgescaled auch noch. Abgescaled und es gibt Artefakte. Tja, und dann schreiben sie halt so ihre Theorien, dann haben wir Ding bisschen aufgeknackt, ein bisschen nachgeguckt, dass da so ein Arm drauf sitzt, was im Moment eigentlich so gut wie gar nichts heißt, weil so Arm ist eigentlich nahezu überall drin. Ja gut, also, halt aber dass auf so einem Adapter halt schon ein System on a Chip drauf ist, ist schon jetzt nicht so ganz super gewöhnlich zumindest. Ist nicht so ganz super gewöhnlich und haben sich kurzzeitig die Frage gestellt, ob da jetzt irgendwie AirPlay drüber läuft AirPlay war halt nur so der Gedanke eigentlich, aber ob im Endeffekt H.264 encodet das Material darüber läuft, also ob man da Video drüber schickt, so anstatt direkt einen HDMI-Stream zu machen. Und de facto passiert es wohl von dem, was man in den Kommentaren lesen kann. Genau, es gibt da einen Kommentar von jemandem, der anonym bleiben möchte und so klingt, als würde er bei einer großen Firma arbeiten, die ein Fruchtsymbol als Logo trägt. Ja. Und die Geschichte ist halt die, dass Lightning ein hochgeschwindigkeitsserieller Bus ist, also gar nicht so viel anders wahrscheinlich wie USB an der Stelle, nur halt ein bisschen eine eigene Geschichte. Und dass der an sich relativ, also einerseits relativ dumm ist wohl. Ja. Und andererseits halt dadurch, dass es ein hochgeschwindigkeitsserieller Bus ist, es nicht so die Möglichkeit gibt, da einfach das Signal, das HDMI-Signal direkt aus dem iPhone, also im iPhone zu produzieren und über dieses Kabel so rauszuschicken, dass es auf dem, einfach auf dem HDMI-Kabel weiterläuft. Mhm. Sondern man muss es eh irgendwie serialisieren. Ja. Und was sie da wohl im Moment machen, ist wirklich ein H264-Stream darüber ballern und dann auf dem Chip, System on Chip, auf dem Adapter zu dekodieren und auf dem HDMI, auf dem Onboard-HDMI von dem Adapter an rauszuschicken. Hm. Lustigerweise, die Firmware von dem Adapter ist im RAM. Das heißt, jedes Mal, wenn du deinen Adapter an ein Telefon anschließt, spielt das Telefon die Firmware von dem die dann den eigentlichen Video-Output macht, auf den Adapter drauf. Genau, was wohl auch zu so ein bisschen Lag führt an der Stelle, wenn man anschließt. Also das Anschließen dauert ein bisschen länger. Was aber angeblich deswegen gemacht wurde, um eben möglichst flexibel zu sein und auf neue Gegebenheiten einwirken zu können. Das heißt, was der anonyme Poster auch schreibt, ist, dass die Leute, die das gemacht haben, durchaus sich dessen bewusst sind. Nein, das ist doch viel besser. Er schreibt, manche Leute haben gesehen, dass die Qualität scheiße ist und andere Leute versuchen, das gerade zu fixen. So. Da hat wohl jemand Anschiss bekommen. Ja. Aber so grundsätzlich ist es möglich. Also das Ding hat einen H264-Decoder, einen sehr guten drin, wahrscheinlich, also implementiert, wie auch immer. Und im Endeffekt läuft da ein ganz dünner Layer Firmware, der wohl schon auch interessanterweise OS X ist in irgendeiner Form, also die unterste Schicht. Ja. Wie heißt das? XNU, ja. Um dann nochmal so wirklich auch Michael-konform zu sein. Und dann da oben drauf hat wirklich eigentlich nur ein Daemon, der die Daten entgegennimmt und auf dem HDMI rausballert. Ja. Und da kann man halt jetzt mit einem iOS-Update ein Update von dem Adapter machen und die Qualität verbessern. Was gut ist, dass die Qualität initial erstmal schlechter ist als mit den alten Adapterkabeln, ist doof. Und was auch interessant ist, bei dem alten 30-Pin-Adapter gab es genug Pins, um da einfach direkt HDMI rauszudonnern. Bei dem neuen Lightning-Kabel geht es nicht. Was auch heißt, dass dieser 30-Pin-to-Lightning-Adapter mit für die HDMI-Output-Geschichte nicht funktionieren kann. Ach ja, stimmt. Für alle Beteiligten, die jetzt noch gerne einfach mal so einen HDMI-Adapter per Lightning zu 30-Pin anschließen wollten, das könnt ihr gleich mal vergessen. So. Abgefahren. Ihr könnt praktisch gar nicht aus dem neuen Gerät die vollen Pixel rausbekommen im Moment, bis es dieses iOS-Update bekommt, aber wir kriegen ja jedes Jahr eins. Eben. Also an der Stelle, früher war alles besser und in Zukunft wird alles wieder halb so gut. Was mich gerade so beim Nachdenken drüber wundert, ist, dass sie da nicht einfach Apple ProRes drüber bügeln, so mit 444, das müsste ja so bandbreitentechnisch gehen und hätte dann keine Kompressionsartefakte. Was weiß ich, was sie ansonsten machen an der Stelle. Ich denke mal, dass H264 halt schon im Chip auch wieder implementiert ist und das ProRes ist wahrscheinlich wieder nicht. Ja, der ARM kann zwar viel, aber so, ich weiß nicht. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Genau. Artefakte sind natürlich dann die Hölle. CPU-Updates für eure Adapter, dann sind wir alle glücklich. Aha, ja. Tja. An dieser Stelle ist es C-Bit. Ist das auch jetzt ein extra Punkt auf deiner Liste gewesen? Ja, es ist also inklusive Lachen auch. Aber habt ihr was zu C-Bit zu erzählen? Ich weiß nicht. Ja, die wichtigsten Twitterer von der C-Bit gab es vorhin einen Tweet, sind Ritter Sport Schokolade. Mhm. C-Bit selber natürlich. C-Bit und Jella. Ah. Schöne Grüße. Die sich darüber aufgeregt hat, dass sie zwei Ausweiskontrollen hat. Und dann habe ich gedacht, wenn du mit zwei Tweets mit Ausweiskontrolle schon in die... Ja, aber Ritter Sport ist ja auch... Was ist das direkt proportional zur Relevanz dieser Messe. Vielleicht. Ja. Dementsprechend auch schon genug. Ich war mal auf der CeBIT und musste da ein Interview machen. Da bin ich extra von Köln nach Hannover gefahren. Okay. Das Interview hat dann 5 Minuten gedauert. Mhm. Dann konnte ich da noch rumdackeln, aber ich wusste irgendwie nichts damit anzufangen. Hm. Keine Hause Taschen gefahren. Mitgenommen? Nee, die Zeit ist vorbei, wo ich Taschen auf Messen mitnehmen möchte. Tja. Nun ja, was ich dann diese Woche noch gelesen habe und was mich so leicht bis mittelstark amüsiert hat, ist, dass jemand erzählt hat, welche Namen für das iPhone bei dessen Entwicklung noch mit im Gespräch waren, so als heiße Kandidaten. Da ist jetzt so ein bisschen interner geleakt. Und man ist froh, dass es dann iPhone geworden ist. So. Ja. Interessanterweise war Apple Phone nicht dabei, weil die Spekulationen gingen ja immer darüber, ob es iPhone oder Apple Phone heißen wird. Ja. Nein, es war Telepod. Mit oder Thomas Gottschalk. oder Mobi. Auch schön. Mobi. Also Mobi dann auch mit auf der Bühne Mobi gewesen und hätte Mobi vorgestellt. Das wäre auch toll, ja. Aber ist Mobi nicht so eine Kamerafirma auch inzwischen? Oder war es dann schon? Irgendwas gibt es bestimmt, was Mobi heißt. Aber das die hat zweite Revision wäre dann Mobi Dick gewesen. Oder das iPad wäre Mobi Dick gewesen. Das Mobi Dick. Oh, schön. Ja. Und Tripod. Oder gab es da nicht mal eine Fernsehserie? Ja, da gab es mal eine Fernsehserie. Die Dingsbumsten Herrscher. Da hätte ich ja dreibeinigen. Die dreibeinigen, natürlich. Dreibeinigen Herrscher. Fand ich sehr gut. Aber das wäre so Tricorder, wäre es so? Naja, das kam ja von diesem It's Three Things. It's a Revolutionary Internet Device, it's an iPod und it's a Telephone. It's oder? A Telepod, a Mobi and a Tripod. Genau. Na, ja. Aber die Namen klingen alle sehr fremd. Ja. Also natürlich auch nur, weil sie es nicht geworden sind. Ansonsten würden wir uns heute darüber amüsieren, dass der Telepod iPhone heißen sollte. Weiß ich nicht. Also die Spekulationen waren schon da, dass es iPhone heißen würde. Durch den iMac, die iMarke war schon sehr eingeführt. Ja, aber dem Wii-Namen heute auch Telepod klingt wie von der, weiß ich nicht, so BTX. Ja, ja. Aber wie haben wir damals irgendwie auch alle doof gefunden? Ja, wie klingt und, auch albern. Ja, ja. Und aber Revolution ist heute auch kein Begriff mehr so als, also doch, Nintendo Revolution. Revolution? Ja, also die Wii sollte eigentlich Revolution heißen oder der interne Codename war Revolution. Das finde ich ein bisschen peinlich, wenn man solche Specs liefert. Ja. Nun ja. Wir sind froh, dass es iPhone heißt. Wii U. Ja. Und ich weiß, du hast es dumm. iPad war noch. Stimmt, war noch iPad dabei. War noch als Dings im Begriff. Vielleicht kamen daher die Rumors, dass sie es zuerst am iPad entwickelt haben, weil sie es intern iPad genannt haben und das Kleine gemeint haben. Vielleicht ist das fand ich interessant, dass das vielleicht iPad hätte heißen sollen, weil ja beim iPad dann wieder iSlate noch als Alternative gerumort wurde. Was dann anscheinend wohl nie zur Debatte gestanden hat. Nun ja. Dom, du hast das mit dem Matt Groening ausgegraben, oder? Ja, ja, das ist bei mir vorbeigeflogen. Ich weiß gar nicht mehr die Quelle, aber es ist eine schicke Sache, die ihr euch auf alle Fälle angucken solltet. Und zwar habe ich auf Vintage Zen gefunden, einem Blog-Eintrag, in dem eine von Matt Groening, also dem, der die Simpsons zeichnet, für die unter euch, die das nicht wissen, der so eine Mac-Broschüre, Marketing-Broschüre oder Erklärungsbroschüre illustriert hat für Apple. Der hat ja früher auch Comics gemacht, so bevor er da die Simpsons gebastelt hat für die Tracy Ullman Show und hat da Life in Hell hieß das, glaube ich, oder? Ist der Comic, den er da gemacht hat. Und in dem Stil ist das auch illustriert, so mit diesem seltsamen Hasen mit einem Ohr und so. Ja. Ja. Sehr lustig. Lustig. Who needs a computer anyway? A student's guide ist der Titel. Und dann werden irgendwie so Typen durchdekliniert, die den brauchen könnten und wieso. Mhm. Und ja. Lohnt sich da mal reinzugucken, ist ein nettes Fundstück. Da sind schon einige Simpsons-Figuren angelegt. Ja, ja. Ja, ja. Oder Milhouse, ich sehe es auch gerade. Mhm. Milmaus. Mit Mickey Maus Ohren. Ja, genau. Milmaus. So. Und das nächste Thema, da war ich so ein bisschen irritiert kurz, weil da steht Sparrow 2.0 Beta Release. Und da dachte ich mir so, oh, Sparrow ist da nicht eingestellt worden, dieser Mail-Client. Aber nein, es geht ja wieder um was anderes. Es geht um Sparrow Framework, was ich mal erwähnt hatte. Also ein Framework, wo man das OpenGL relativ einfach mit Objective-C anzapfen kann. Mhm. Das Blöde war, das ging nur mit OpenGL 1.0, also ES natürlich. Ja. Und jetzt ist endlich Sparrow 2.0 zumindest in der Beta schon mal da, was auf der OpenGL 2.0 aufsetzt, sollte sich jeder mal reinziehen, der das benutzen möchte. Wie gesagt, Sparrow ist ganz praktisch, wenn man viel mit Objective-C macht und in dem Rahmen bleiben möchte, aber auch ein bisschen OpenGL nutzen für 2D-Sprites und so. Kram. Was sich wirklich oft dann auch schon lohnt, weil es sonst sehr schnell langsam wird. Jo. Mhm. Schön. Und ich glaube, er hat auch das verbessert mit dem Mixen zwischen normalen Elementen und OpenGL-Elementen. Stimmt, das habe ich auch gelesen in dem Dings, das du verlinkt hast. Also ich finde es sehr schön, weil Daniel Sperl, der das macht, hat sich in letzter Zeit mehr auf Starling gestürzt. Das ist das Gleiche für Flash. Mhm. Und zwar für Flash, um es dann auf dem iPhone zu bauen. Mhm. Und jetzt hat er auch Sparrow. Jetzt hat er seinem Namen wieder Schuldigkeit getan und sich um den Sperling gekümmert. Ach, deswegen. Ja, ist doch nur Ego. Ja, was super cool, also mit Arc und Blocks und aktuell, also das ist gerade für Spieleentwickler, glaube ich, echt hilfreich, wenn man viel von diesem ganzen Memory-Management-Kram ziemlich gut vergessen kann und nicht so viel Objective-C machen muss. Tja. Nun ja, guck mal rein, wenn ihr euch das interessiert. Und dann haben wir jetzt, ist der Fall eingetreten, den wir prophezeit haben in der letzten Folge. Ja. Genau, ja. Passiert ja selten genug, dass was passiert, dass wir mal recht haben. Ja. Das Leistungsschutzrecht ist da. Hurra! Es gab dann die zweite und dritte Lesung am letzten Freitag. So ein Gesetz durchläuft ja immer drei Lesungen. Ja, wobei die dritte dann eigentlich nur noch abnicken ist. Ja, manchmal ist auch einfach Reden zu Protokoll geben mit einer Lesung. Aber es muss eben dreimal durchs Parlament. Ich wusste auch gar nicht, dass man das so zusammenfassen kann, zweite und dritte. Ja, doch, das ist aber üblich. Ja, und relativ geschlossen haben die Fraktionen abgestimmt. Tja. Doro Bär von der CSU hat tatsächlich dagegen gestimmt, ja. Aber das darf sie wahrscheinlich auch so als Feigenblättchen. Ja, ja, also man hatte ja nur genug Stimmen, dass irgendwie so ein bisschen die Netzpolitiker ihr Gesicht wahren können. Jimmy Schulz durfte ja auch dagegen stimmen. Ich weiß auch von einigen Menschen, die nie unbedingt so überzeugt davon waren und trotzdem dafür gestimmt haben. Okay. Beziehungsweise es gab keine Pro-Stimmen aus den Oppositionsfraktionen, wenn ich das gesehen habe. Es gab aber einige Leute, die nicht da waren. Ja. Und da muss man natürlich auch wissen, dass man auch gern manchmal nicht kommt, wenn man anderer Meinung ist. Wobei ich ja gerüchtehalber irgendwie gilt, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber es stand ja irgendwo so, wenn die Opposition geschlossen da gewesen wäre und dann geschlossen dagegen gestimmt hätte, dann hätte die Regierung nicht genug Stimmen gehabt. Ja, dazu sollte man wissen, dass es allgemein üblicher Gebrauch ist, dass man das nicht tut. Und wenn du es tust, ist es halt ein Hack. Also von den Gepflogenheiten her. Aha. Das haben sie mal gemacht und haben sich alle darüber aufgeregt. Wie, er kommt hier einfach und stimmt ab. Was soll das denn? Nee, aber das hat ja normalerweise nur zur Folge, dass halt die anderen dann auch ihre Leute organisieren. Also ich halte es nicht für realistisch, dass die Opposition das hätte verhindern können. Ja. Ernsthaft. Und wie gesagt, bei manchen Leuten glaube ich auch, sie hätten einfach nicht gegen das Leistungsschutzrecht gestimmt. Also Agnes Krumwiede, wer da noch an die denkt, von den Grünen, der nehme ich es mittlerweile nicht mehr ab, dass sie da gegen das Leistungsschutzrecht gestimmt hätte. Ja, stimmt natürlich auch. Und man hätte vielleicht so die netzpolitischen Feigenblätter so ein bisschen reduzieren können. Das wäre auch ja, und interessant war, dass die Prominenz hauptsächlich nicht da war bei den Oppositionsfraktionen. Ja. Das führt ja auch zu viel Spekulation, ob die sich nicht verscherzen wollen mit den Zeitungen. Oder mit dem zukünftigen Koalitionspartner. Ja. Ja. Irgendwie habe ich gehört, dass jetzt noch Bundesrat Einspruch erheben kann. Warum, weiß ich nicht genau. Okay. Ob das passiert, weiß ich auch nicht genau. Die Frage ist, wie sind jetzt so die Szenarien für die Zukunft, das wieder rückgängig zu machen? Gute Frage. Weil ich glaube nicht, dass das in der großen Koalition realistisch ist. Schwarz-Gelb wird es selber sowieso nicht rückgängig machen. Und Rot-Grün ist ja auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch trotzdem noch im Bereich des Möglichen. Die würden das vielleicht tun. Die Auswirkungen sind immer noch nicht ganz klar, weil das müssen ja die Richter klären, erstmal die nächsten Jahre. Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall jetzt so ein, wir haben jetzt mal so ein Leistungsschutzrecht und die das wollten, sind jetzt mal zufrieden. Und was das jetzt bedeutet konkret, ja, ist jetzt wird das klären. Einen Cent bringen? Also nein. Ich habe mich ja so über das Gesetz sowieso schon aufgeregt, aber in der jetzigen Fassung wird es wahrscheinlich auch nicht mal Geld bringen, außer für Anwälte. Ja. Ja gut, es war ein sehr enttäuschender Moment, aber ein erwartet enttäuschender Moment. Ja. Also die Netzpolitik im Jahr 2013 ist gar nicht so viel weitergekommen. Und wir dachten ja, wir sind die Superheroes, weil JMStV ist abgeschmettert worden, Vorratsdatenspeicherung war beim Verfassungsgericht, Zensursula ist zurückgenommen worden, ja Pustekuchen. Tja, so einfach ist es halt dann doch alles nicht, nicht? Und ein bisschen sind wir ja auch schuld, die Petition haben wir ja nicht mal hingekriegt. Tja, tja, tja. Jo. Aber zu erfreulicheren Sachen. Zu erfreulicheren Sachen. Ich habe als nächstes auf der Liste Kommentare. Ja. Da muss ich jetzt erstmal schauen, ob meine App überhaupt das hinbekommt, die Kommentare abzuspielen. Da darf ich jetzt live hier so während der Sendung quasi Beta testen. Mal gucken. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder der Markus Klemm aus Dresden. Und zwar habe ich mal wieder ein paar Fragen an euch, nur zwei. Und zwar eine kleine und eine wichtige. Die kleine ist, beim iPhone habe ich mittlerweile öfters das Problem bei der iPod-App, also bei der Musik-App, dass plötzlich ein Genre-Tab, wie zum Beispiel Podcast, durch Genre ersetzt wird. Und das so in regelmäßigen Abständen, öfters nach Updates kommt es mir vor. Das nervt natürlich ziemlich und das habe ich nie geändert. Vielleicht habt ihr da irgendwie einen Workaround. Und meine zweite und wichtige Frage ist, und zwar habe ich natürlich ein zweites Time Machine Backup, also der einzig wahre Grund, warum man auf Mountain Lion meiner Meinung nach upgraden sollte, ist ja, dass man mehrere Backups mit Time Machine machen kann auf unterschiedlichen Medien. Und da war es natürlich, fand ich sehr sinnvoll, da ein Medium an einem örtlich getrennten Ort als wie die Time Capsule in meinem MacBook zu lagern. Und dann habe ich aber das nervige Problem, dass Time Machine natürlich mich ständig drängen will, das Backup neu anzustoßen mit diesem externen Medium, was dann natürlich gerade nicht ständig am gleichen Ort und gleichen Raum sein sollte. Also dann Time Machine kann das Backup mit XY nicht abschließen und hat seit 61 Tagen oder wie auch immer kein Backup von ihrem Computer erstellt. Da wollte ich euch fragen, ob ihr irgendwo ein Hidden Setting kennt etc., oder jemand anders, dass ich diese nervige Meldung da irgendwie unterdrücken kann oder einfach die Spanne erhöhen kann auf irgendwas. Ja, ansonsten macht weiter so, ist ja nicht mein erster Kommentar. Und das, was im Hintergrund rumgerauscht hat, war ein bisschen Funkverkehr. Wollt ihr öfters mal andere Audio-Environments und das war auch schon der erste Take. Danke, ciao, auf Wiedersehen. Sehr schön. Live aus dem NASA-Kommandocenter quasi hier, der Audiokommentar. Die erste war mit der Podcast-App, oder? Ja. Mit den Genre-Tabs und so. Habt ihr da eine Idee? Also ich habe da überlegt, aber außer dass diese App halt da irgendwie so ein bisschen doof ist, ist mir jetzt da auch nichts eingefallen. Ist mir auch unklar. Nee, ich nehme es auch nicht her, deswegen kann ich auch nicht irgendwie. Ja, ich habe es leider aufgegeben, seit die keine Podcasts mehr lädt. Ja. Und ich weiß nicht warum. Das ist schade, das ist schon ein schönes Zusatzfeature eigentlich. Lädt keine Podcasts mehr. Mhm. Nee, der lädt sie einfach nicht mehr. Er will, versucht, tut es aber nicht. Ja, und diese Time Machine-Geschichte kann man, glaube ich, nicht abschalten. Ich habe zumindest jetzt bei meiner Recherche da nichts zu gefunden im Internet. Leider auch kein Hidden Setting oder sowas. Okay. Ja, diese Time-Machine-Geschichte. Ich bin ja selber so ziemlich Time-Machine-los, weil ich einfach irgendwie, ich habe so eine Mischung aus Dropbox und Git-Repositories, wo alles Wichtige drin ist und der Rest ist dann irgendwie, könnte eh auch verloren sein. Was ich aber nicht empfehlen würde, bitte macht eure Time-Machine-Backups. Vor allem, weil ich habe letztens was Schickes gemacht, wo ich Angst hatte, es ging nicht mehr, nämlich alte E-Mails wiederhergestellt, die auf einem IMAP-Server in der Inbox waren. Ah. Und das ist eigentlich relativ haarige Angelegenheit, weil die Inbox ja dadurch, dass es über IMAP angesteuert wird, eigentlich lokal nur gecached wird. Da hatte ich erstmal Angst, dass sie gar nicht im Backup landet. Landet aber im Backup, ist auch in der Library Mail, ist aber nicht jetzt als inbox.mbox oder so, sondern es ist lange UUID-Verzeichnis und da drin ist es die komplette Caching-Struktur, also wirklich so mit 0, 1, 9, 8. Das kann man aber komplett über Mail-Import importieren, also Mail Import from Mail, dann dieses Verzeichnis angeben, das so komisch heißt, und das importiert alle E-Mails und die kann man dann wieder hochschieben und dann passt's. Man muss sie halt aus den Unterordnern befreien, die da auch importiert werden, automatisch mit. Aber das geht und das hat mit Time Machine geklappt und ich bin, ich hatte sehr gefreut, dass es geht. Meine Mutter alleine hätte es aber auf keinen Fall hinbekommen. Faszinierend. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kommentar und wir haben ja letztes Mal über WAR Video gesprochen und uns gewundert, ob man abonnieren kann. Mhm. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder der Morgan aus Stuttgart. Ich hätte einen kleinen Nachtrag bzw. eine Ergänzung zur letzten Folge. In der letzten Folge hattet ihr von verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie man das öffentlich-rechtliche deutsche Bild- und Tonrundfunkangebot auf den Mac bekommt. Gesprochen und ihr hattet zum einen Mediathek View angesprochen, diese komische Java-App, die ganz arg furchtbar ist, und ihr hattet auch WAR Video.de angesprochen und da ging es ja unter anderem darum, dass man das nicht automatisch irgendwie downloaden kann und da gibt es einen Nachtrag, nämlich man kann auch WAR Video.de, was für ein bescheuerter Name, kann man auch Java verseuchen, nämlich gibt es da irgendwo auf der Seite einen Link zum WAR Video Server. Das ist so ein kleines Applet, das lädt man sich runter und startet es auf dem Rechner. Das läuft auch nicht im Hintergrund, sondern zeigt die ganze Zeit ein Fenster an. Aber wenn es läuft, dann kann ich auf der Webseite sagen, diesen Film jetzt an den WAR Video Server schicken. Und dann passiert es. Dann wird er an den WAR Video Server geschickt. Da gibt man so ein Token ein, Benutzername, Passwort. Und dann redet das Applet auf dem Mac mit der Webseite und kann entweder einzelne Folgen entgegennehmen oder auch sogar Abonnements verwalten. Was ziemlich cool ist. Genau, das nur als kleiner Nachtrag. An dieser Stelle wie immer, super Podcast, bla bla, weiter so. Ja, schöne Grüße aus Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ja. Oh, vielen Dank. Ja, damit auch dann leider wieder mit Java, aber trotzdem wenigstens etwas geklärt, wie man das Zeug dann auch mal schnell auf seinen Mac Mini bekommt. Wenn ihr schon so aktiv und wissenhaft seid, was dieses Ding angeht, und zwar diese nicht so schöne, aber wenigstens funktionable Mediathek-Viewer-App hat auch so eine Abo-Funktion. Und bei mir ist es so, wenn die läuft, dass die Abo-Funktion nicht den Download automatisch startet. Und ich habe in diesem Drecksting nicht gefunden, wie ich den Download zum automatisch starten bekomme. Das heißt, ich muss da alle paar Tage mal Download starten drücken, was ich echt gaga finde. Also wenn ihr mir irgendwie so den genauen Weg dahin sagen könnt, wäre super. Genau. Hilfesocke geworden. Hilfesuchender Dom ist hilfesuchend. Nun ja, kommen wir zum nächsten Kommentar. Ich suche den mal raus und dann geht's auch schon gleich los. Hallo, das ist Thorsten aus Frankfurt am Main. Ja, ich wollte mich mal beteiligen an eurem tollen Podcast. Ganz am Anfang erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so kontinuierlich diesen Podcast macht und immer wieder super Themen habt. Ihr habt auch eine super gute Länge und ich bin Hörer seit der ersten Stunde. Vielen, vielen Dank, Jungs, ihr seid super klasse. Ich habe zwei Tipps für euch, und zwar zum einen Tipp Nummer 1, der Webmontag in Frankfurt. Der findet einmal im Monat statt. In der Brutfabrik ist offen für alle Interessenten, alle, die webinteressiert sind, kreative Techies, Entrepreneurs. Kein Eintritt und Vorträge dauern so 10 Minuten bis 20 Minuten und können auch bei Bedarf über Livestream verfolgt werden und sind ein paar Tage später auf der Webseite des Webmontags verfügbar. Also einfach mal unter Webmontag Frankfurt googeln, dann findet ihr die Seite. Ganz besonders, das ist der zweite Tipp, möchte ich jetzt auf den letzten Webmontag hinweisen. Das war die Nummer 46. Ich kann mal gucken, ob das... Genau, 45, Entschuldigung. Da gab es mehrere interessante Vorträge, aber einen, den ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte, da ihr ja ganz High-Techie-Entwickler seid. Und zwar geht es um das Robert Reitz, der sein Projekt VersionEye vorstellt. Das ist ein Update-Tool für Softwareentwickler, um die Libraries auf den aktuellsten Stand zu halten. Unterstützt werden JSON, PHP, Ruby und weitere Libraries. Ihr merkt, ich komme nicht aus der Szene, deswegen habe ich nicht so viel Ahnung, aber Ich denke mal, ihr könnt damit was anfangen. Schaut euch die Seite mal an. Sehr, sehr abgefahren. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist irgendwie noch diese Visualisierung rekursiver Abhängigkeiten. Das geht dann teilweise schon in sehr krasse Darstellungen, weil die Abhängigkeiten relativ groß sind. Aber da hat das, sie haben das sehr schön umgesetzt. Ganz heißer Tipp, Webmontag Nummer 1, Tipp Nummer 2, Version I, hat auch GitHub-Unterstützung. Ja, also möchte ich ins Herz legen. Macht weiter so, vielen, vielen Dank nochmal. Und ich bin raus. Alles Gute, Dankeschön, schönes Wochenende, tschüss. Wunderbar. Habe ich hier ganz lieb, ganz gern eigentlich so, wenn Hörer ein bisschen Werbung für irgendwas machen oder was vorstellen. So, dann können wir auch mal ein bisschen uns zurücklehnen und erfahren auch mal was Neues in der Sendung. Und erzählen uns nicht immer das, was wir uns eigentlich schon eh 3 Tage vorher schon beim Essen erzählt haben. Das ist irgendwie auch ganz schön. Gut, einen Audiokommentar habe ich noch. Der dreht sich um iOS-Lokalisierung. Hallo Fanboys, vielen Dank für euren Podcast, der mir sehr gut gefällt. Ich habe eine Frage zur Regionalisierung von iOS, und zwar ist die folgendermaßen. Ich habe ein iPad im Apple Store in Peking, also in China, gekauft und habe das iOS dann umgestellt. Ich sprach von Chinesisch auf Deutsch. Das hatte erst auch mal soweit gut funktioniert. Allerdings gibt es doch einen kleinen Haken, und zwar ist der folgende. Wenn man in Safari eine Suchanfrage eingibt, wird diese auf die Google-Webseite in China, also die chinesische lokale Version von Google, weitergeleitet. Und diesen Link zu der Webseite kann man wohl durch die Umstellung der Sprache nicht beeinflussen. Das ist etwas ärgerlich, da ich das iPad dann meinen Eltern geschenkt habe und die damit weniger gut klarkommen. Abgesehen davon ist es generell natürlich auch etwas blöd. Ich habe so mit Apple kontaktiert und habe gefragt, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr einen Vorschlag, wie man das beheben kann? Die sagten, nö, das geht nicht, das ist ja einfach in der Regionalisierung drin. Und abgesehen davon haben sie auf dieses Gerät sowieso keine Garantie, weil sie das ja in China gekauft haben. Also soweit keine Hilfe von den netten Leuten. Und meine Frage ist eben dementsprechend, habt ihr einen Tipp, wie man das umgehen kann? Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht nicht China iOS auf das Gerät zu installieren? Und ja, also ein Tipp dazu wäre sehr hilfreich. Vielleicht kurz noch zum Hintergrund. Eine iOS-Regionalisierung für China gibt es in der Tat. Das hat man auch öfters in den Nachrichten, Apple-Nachrichten gesehen. Zum Beispiel gibt es eine Integration für Weibo, das ist der lokale Twitter-Konkurrent, oder die Möglichkeit, die Suchmaschine in Safari auf Baidu umzustellen, wiederum eine chinesische Variante. Ja, ich hoffe, das ist soweit klar, mein Anliegen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für den Podcast. Macht doch weiter so. Danke und tschüss. Jo, danke zurück. Ich habe da so mehrere Ideen. Erstmal als Einwurf, wenn ich mich nicht komplett täusche, dann hat Apple vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren diese Worldwide Product Guarantee Initiative irgendwie durchgeprügelt, und seitdem sollte man eigentlich, auch wenn man sein iPhone in sonst wo kauft, überall in den App Store gehen können und da auch Garantieleistungen in Anspruch nehmen können. So, das erstmal vorweg, um mal die Herren Apple-Genius so etwas zu verbessern. Und der zweite Teil, der eigentliche wichtige Teil ist, glaube ich, ich würde versuchen, mir ein Image runterzuladen von iOS, das man so im Netz kriegt. Ja, so am besten so von diesen Jailbreaker-Seiten, die dann direkt die DMGs verlinken. Von Apple selber kriegt man es ja nicht direkt zum Runterladen, aber so, man findet ja im Netz immer so die Links auf Firmware-Images, so, die dann auch bei Apple gehostet sind, aber so, weißt du, so, dass man es halt irgendwie so das Update runterlädt. Und das dann mit iTunes einspielt, indem man die Alt-Taste hält und auf Update klickt in diesem Tab, wo man das iPhone oder das iPad angezeigt bekommt, weil dann darf man da nämlich ein File aussuchen und dem dann dieses DMG geben, beziehungsweise das gemountete DMG. Ist es ein DMG? Du guckst so, das ist gar kein DMG. Ich glaube, es ist ein .ipa. Oh, es ist ein .ipa. Ich bin ganz sicher. Ja, also auf jeden Fall dem diese Datei geben. Und dann macht der von diesem Image dann ein Update. Ich glaube, man sollte lieber einen Restore machen, dann ist es, glaube ich, besser an der Stelle. Also Alt-Restore drücken und dann macht er einen komplett neuen Restore. Vorher natürlich Backup machen, auch wichtig. Aber dann sollte so zumindest alles, was auf Software-Seite lokalisiert ist, verschwinden. Ich glaube, das funktioniert, weil die Developer-Seeds sind ja immer unlokalisiert. Da kann ich dann auch Sina Weibo als Sharing-Dienst zum Beispiel auswählen. Deswegen glaube ich, dass es hauptsächlich eine Software-Sache ist. Okay. Ja, ich bin ein bisschen am Hadern, also woran es wirklich liegt an der Stelle. Also wer wann diese Regionalisierung wirklich auf das Ding draufdrückt. Das ist ja nach wie vor so, dass man die Dinge aktivieren muss. Ja. Es könnte natürlich sein, dass das in dem Aktivierungsprozess passiert und dann hat man natürlich trotzdem schlechte Karten. Probieren kann man es auf alle Fälle mal oder wenn man irgendwie einen Entwickler kennt, kann man auch entsprechend die Versionen, die Entwickler mal runtergeladen haben, benutzen an der Stelle. Aber es ist, also die Frage ist echt, wo er sich da reinfrisst, weil tendenziell sind die eben die Entwicklerversionen, die wir bekommen ja auch. Also es ist eine Version, da gibt es keine lokalisierten Geschichten an der Stelle. Ich glaube, in diesem Installer ist alles drin. Es ist nur die Frage, dass es irgendwo eingemünzt wird. Das ist die Frage, wie das funktioniert. Ich würde es auf jeden Fall mal mit Alt-Restore probieren. Vielleicht hilft das ja schon. Jo. Ja. Gut. Soweit, so gut. Dann haben wir die Audiokommentare erfolgreich absolviert und die App tut ihre Schuldigkeit. Das finde ich voll super. Und kommen jetzt zum Konsum. Konsum! Was haben wir da? Wir haben A Small Talk at the Back of Beyond. Das ist ein Browser-Game von Scriptwelder, was ich ganz lustig fand. Ein bisschen so Eliza-mäßig. Eliza-mäßig? Ja. Also du hast rechts ein Fenster, wo du sozusagen die Szenerie siehst und links ein Texteingabefeld. Und da spricht jemand mit dir. Okay. Und du kannst eben einfach frei Text eintippen und mit dieser Person sprechen. Beziehungsweise dem Bordcomputer. Aha. Der das ist. Okay. Also so eine Art künstliche Intelligenz, der sich auch als solche erkennen gibt. Ist relativ kurz, hat aber einen sehr netten Twist, wie ich finde. Okay. Hat Spaß gemacht. Ist also so eine Art Text-Adventure in einem Dialog, oder? Ja, so ein bisschen wie Fassad, wobei Fassad war nicht Fahrt. Ja, ein Text-Adventure in einem Dialog. Also man kann auch rechts Sachen anklicken, aber sehr wenige. Sich ein bisschen mit dieser Maschine unterhalten. Hat auch was von 2001. Ah, ja klar. Ein bisschen diese Unterhaltung mit dem Bordcomputer. Also ganz süß gemacht. Dauert vielleicht 5 Minuten. Man kann bestimmt auch mehr Zeit damit verbringen, wenn man mag. Also kann man mal reingucken. Sehr schön. Mal reingeguckt hast du auch in einen Klassiker von Terry Kavanagh. Terry Kavanagh, genau. Ja, so schön Kavanagh. Immer öfter mal featuren. Wie. Genau, 6 times the letter V. Genau. The letter V 6 times heißt die all. So. Jo, ich habe mir das jetzt mal auf Steam geholt. So viel ich gehört habe, ist eine iOS-Version in Entwicklung, ist aber nicht völlig klar, ob das klappt. Ja, ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ganz ehrlich, so kontrolltechnisch, dass das funktioniert und auch Spaß macht. Aber Terry Kavanagh hat gesagt, dass er Don't Look Back deswegen wohl, also so als Testballon mal für iOS rausgehauen hat. Ja, er ist doch wohl schon länger dran. Also ich, Nevin kennt ihn auch so ein bisschen persönlich, der auch bei Panic arbeitet, den wir kennen. Und der meinte irgendwie auch so mal auf Twitter, so, dass der schon lange überlegt, wie er das am besten auf iOS bekommt, aber die Steuerung halt echt das Problem ist. Ja, ich wüsste auch nicht, wie das. Ja. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Nein, also ich war sehr begeistert eigentlich von dem Teil. Ja. Obwohl ich überhaupt nicht so dieser anstrengende Plattformer-Typ bin. Was ich ganz interessant fand, war in der Diskussion, dass es so höllisch schwer ist. Ja. Ich empfand es nicht als so höllisch schwer. Es war richtig schwer, ja, aber alles schaffbar. Also man, ja, kann es durchspielen. Es ist halt so diese Komplexität und diese Herausforderungen, die man halt früher auch auf Konsolentiteln hatte, so in der Retro-Spielezeit. So. Ja, und dann habe ich überlegt, was ist der Unterschied? Warum kommt mir das jetzt nicht so schwer vor und warum habe ich früher Spiele frustriert in die Ecke gehauen, oft. Und das liegt einfach an dieser Idee, früher war es halt, du hattest 3 Leben. Ja. Wenn du Glück hattest, hattest du 5 Leben. Mhm. Wenn die weg waren, dann hast du von vorne angefangen. Das stimmt. Und hast alles nochmal gemacht, was du perfekt schon kannst. Mhm. Was total frustrierend ist. Aber bei wie ist es ja so, dass du einfach an der Stelle sozusagen wieder anfängst, wo du gerade scheiterst. Ja. Und das ist viel, viel. Ich habe das früher Permadeath genannt. Ich würde es jetzt Instaspawn nennen. Instaspawn. Das wäre gerade so als Eingebung gekommen. Und ich habe es genau daran gemerkt, weil genau die Stellen, wo dieser Savepunkt zu weit weg war, die haben mich genervt. Hm. Also wo ich dann so 2-3 Züge vorher machen musste, die ich schon super beherrscht hatte, genau. Die haben mich genervt. Das stimmt. Und insofern, ich finde es überhaupt nicht schlimm, so dieses, ich mache Spiele wieder ganz schwer, solange du eben dann an den schweren Stellen dir die Zähne ausbeißen kannst. Ja. Ich mag halt nicht so gerne dann diese Technik, wo es nicht so schwer ist, du aber ewig rumläufst, bis du wieder an dem Spielelement dran stehst. Ja. All killer, no filler. Ja, also der Herr Kavanagh hat es schon drauf und ich bin sehr gespannt. Also zumindest habe ich jetzt 3 Spiele gespielt, die ich sehr gut finde. Super Hexagon, und At a Distance und bin gespannt, was er da noch rausbringt. Don't Look Back ist ja auch ganz gut, obwohl es einer seiner Frühwerke ist. Ja, Don't Look Back habe ich jetzt auch gespielt, ist auch gut. Das war mir tatsächlich zu schwer, weil man dann von ganz vorne anfangen muss, wenn die App abstürzt. Also nicht mehr im Speicher gehalten wird. Ja, das krankt so ein bisschen an der Flash-Umsetzung. Ja, das passt gut zu diesem Spiel, aber es passt nicht gut aufs iPhone, dass es von vorne anfängt. Und Herr Kavanagh hat ja auch einen Blog und es ist so lustig, da so die alten Blog-Einträge zu lesen, weil er seine Projekte eigentlich immer völlig falsch einschätzt. Da steht so, ich arbeite gerade an einem neuen Spiel, und das soll in 2 Wochen fertig sein. 3 Jahre später. Na gut, es hat keine 3 Jahre gedauert. Er war ja im Vergleich zu vielen anderen dann doch recht schnell. Ja. Mit einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr. Mhm. Oder bei Super Hexagon, ja, ich habe da so ein Seitenprojekt gemacht, das mal so schnell zwischendurch. Und bei anderen Sachen, wo er schreibt, ja, da sitze ich dran, das kommt raus, das wird groß, die verlaufen total im Sande. Tja. Aber es ist schön und ich habe auch diese Entwicklerblogs lieben gelernt, wo man dann so ein bisschen in die Seele gucken kann. Tja, das ist in der Tat immer sehr interessant. Er war ja jetzt auch nominiert gestern für einen BAFTA mit Super Hexagon. British Academy for Film and Television. Division. Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auch nur was rein interpretiert. Es sind auf jeden Fall die Oscars in England sozusagen. Mhm. Also Golden Globes und Oscar. Eigentlich eher Golden Globes in England. Golden Oscar Globes. Ja. Aber kennt man so von Film und Fernsehen. Gibt's schon länger auch für Videospiele. Das war das 5. Jahr, glaube ich, auch, dass es von Videospiele verliehen wurde. Er war nominiert als Best British Game in einer Kategorie mit Dear Esther, The Room und irgendwie noch anderen Größen. Lebt ja gar nicht mehr in Irland. Das zählt dazu. Du weißt es ja, das ist ja so ein bisschen. Ja, lass uns da nicht politisch. Ja, ich glaube, er ist irgendwo umgezogen, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch umgezogen und das ist gar nicht so politisch, könnte natürlich sein. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat er nicht gewonnen, leider, was ich schade fand. Es hat dann The Room gewonnen in dieser Kategorie. Was ja auch ein gutes Spiel ist. Was auch ein gutes Spiel ist und was definitiv einen Preis verdient hat. Aber so insgesamt war es ein bisschen ungut verteilt. Ich sag dir eins, wenn man diese Entwicklerblogs liest, dann weißt du, wer die Preise verdient hat. Vor wie war der halt auch total pleite und ist zurück zu seinen Eltern gezogen. Tja. Ja. Wir kennen diese Geschichten. Ja, die gibt es da unglaublich zuhauf. Ja. Wir haben die ja auch schon selbst gemacht. das würdet ihr euch eigentlich als Indie-Developer bezeichnen? Weil es gab jetzt gerade einen Artikel auf Indie-Games.com über die deutsche Indie-Szene, wo dann auch so Indie-Developer aufgezählt wurden, wie Andreas Illiger und so weiter. Und die Coding Monkeys waren dann nicht dabei. Und ich hatte auch so das, so vom Gefühl her sind wir gar kein Indie, habe ich das Gefühl. Ja, aber was sind wir denn dann? Aber natürlich sind wir Indie. Ja, ja. Also, und zwar in allen Kriterien. Ja, eben. Also wir haben uns ja auch schon als Indie bezeichnet, als wir noch keine Spiele gemacht haben, so als Independent Software Vendor hieß das damals. So im Vergleich, also das war so also die Mac-Entwickler, die irgendwie so Shareware und Kram gemacht haben, die haben sich halt als wie genannt, so Independent Software Vendor, so um sich abzugrenzen von Quark Express und wie sie alle heißen und irgendwie die Großen halt, die eben die tiefe Taschen haben. Und ja, ich würde uns schon als Independent Studio so sehen. Nun ja, zurück zu den BAFTAs. Wir haben keinen gewonnen, aber soweit keine Überraschung. Journey hat 5 bekommen insgesamt. Wow. Sehr verdient. Leider waren Dear Esther und Doom hat ja dann einen bekommen, aber Dear Esther hätte noch einen bekommen sollen eigentlich und Super Hexagon ja im Prinzip auch. Aber Dear Esther hat leider keinen bekommen und in allen Kategorien, in denen Dear Esther einen bekommen hätte können, hat entweder Journey gewonnen, was ja okay ist, oder The Unfinished Swan. Und The Unfinished Swan hat 2 BAFTAs bekommen und das sind 2 zu viele. Innovation und Newcomer. Ja, Innovation vielleicht. Womit inducing Gameplay? Wenn man nur die erste halbe Stunde spielt, dann Innovation, aber. Aber Journey war auch innovative. Also so. Ja, ja. Also Innovation hätte ich eher die erste gegeben an der Stelle. So. Ja. Aber, nun ja. Ansonsten. Ja, die erste bin ich noch nicht wirklich in den Flow gekommen. Ich habe das angespielt. Weiß noch nicht genau. Ich finde das total, also ich finde das interessant, so da rumzuwandern und irgendwie die Geschichte so ein bisschen mitzubekommen. Und es ist ja kein Spiel eigentlich. Das ja, aber ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass es nicht auf dem iPad läuft. Das wäre schön, ja. Weil so zwischendurch, sich da einfach so hinzusetzen und es passiert kaum was am Rechner, finde ich schwieriger als am iPad. Okay. Nun ja. Es haben auch die üblichen Verdächtigen gewonnen, Far Cry 3 und Dishonored. Und Dishonored hat Best Game gewonnen, was mich so ein bisschen überrascht hat, aber kann man machen. Juhu. Nun ja. Ja, und dann? Ja, es ist endlich an der Zeit, über ein Spiel zu sprechen, das wir schon oft erwähnten, das aber lohnt sich doch manchmal dran zu bleiben. Ja. Also nach dem ganzen Gebäsche, jetzt ist das Update für Finding Teddy da. Hurra! Hurra! Und es läuft. Ganz normal. Wer hätte es vermutet? Ganz normal. Ja, Wahnsinn. Und wir haben es auch geladen und mal angespielt. Mhm. Also Dom und ich. Beziehungsweise durch. Du hast es durch. Hoi. Jo. Das hast du mir gar nicht gesagt. Speedrun gemacht. Ja, da war du rein, wo du reingekommen bist, war ich am Ende. Ach so. Ding habe ich gemeint. Kein Spoiler. Ah, okay. Ich habe es bloß angespielt. Es ist so eine Mischung, ich liebe diese Sätze, es ist so eine Mischung aus Sword and Sorcery, Loom und Limbo. Ah. Also Limbo, so die Todesszenen. Okay. Sword and Sorcery, so von der, Stimmung, Optik. Mhm. Und Loom, so vom Gameplay. Okay. Weil du halt auch viel über Musik Rätsel machst und dir so Notensequenzen merken musst. Ich finde, es sieht hübsch aus. Bei den Animationen springt es manchmal ein bisschen. Also schöne Stimmung. Ich habe jetzt noch nicht genug gespielt, um zu sagen, ob das Gameplay mich langfristig motiviert. Weil es ist schon viel durch Räume latschen. Du findest einen Gegenstand und probierst einfach alles mit dem aus, was du mit ihm machen kannst. Also ohne, schon so ein bisschen ohne, klassisches Adventure. Ja, ohne zu verstehen, warum, was du jetzt eigentlich zu tun hast. Okay. Weil die Gegenstände sind auch nicht benannt oder so und es ergibt sich nicht. Manchmal weißt du auch gar nicht genau, was hast du da? Ist das eine Karotte oder irgendwie ein was ist es und warum könnte das irgendwen interessieren in dem Spiel? Verstehe. Also da muss ich einfach noch mal weiter gucken, aber da kann vielleicht Dom mehr dazu sagen, wie sich das dann längerfristig anfühlt. Ja. Ja, längerfristig, also es ist im Endeffekt so in drei Kapitel gegliedert, die ungefähr die Länge und die Größe haben wie das erste, das du schon da siehst, das du praktisch komplett eingelaufen hast. Also da gibt es immer so Abschnittsgeschichten. Die Rätsel selber sind neigen ein bisschen von offensichtlich über halt das Einzige, was man machen kann, ohne offensichtlich zu sein, sondern man macht es halt dann, weil so, wenn man alles andere ausgeschlossen hat, muss es dann wohl das Richtige sein. Über Musikgenerve. Ja, weil so dieser Loom-Teil ist so ein bisschen over the top. Weil bei Loom waren das ja irgendwie, man hat irgendwie seine 4, 5 Noten oder so erstmal und dann erstmal 3 und dann 4 und dann 5 oder 6. Und hier hat man halt von Anfang an so eine komplette Leiste von, ich weiß nicht, 24 oder so von diesen Noten, von denen ein paar so eine Note bekommen, damit man die wieder identifizieren kann. Ich glaube mehr als 24. Vielleicht auch mehr als 24. Auf alle Fälle zu viele, man muss dann praktisch Leuten zuhören und dann diese Melodien nachspielen und die dann an einer anderen Stelle wieder einsetzen und immer noch auswendig gemerkt haben, das ist so ein bisschen anstrengend. Der Grafikstil hat man ganz gut. Es wird dann aber ein Ticken leichter. Nicht viel, aber ein bisschen. Anders. Ich glaube, es wird anders hauptsächlich. Ja. Insgesamt ist es nicht keine große Herausforderung trotzdem. Es ist eher ab und zu ein bisschen nervig. Und ja, der Stil ist nett. Die Story als Verlauf ist nett. Was ich noch interessant finde zu erwähnen, ist, dass es überhaupt keinen Text gibt. Ja. Also nahezu keinen Text. Also es wird nicht, man macht alles immer visuell und stirbt halt dann zum Beispiel oder es passiert dann eine Animation, aber es ist nicht so, dass der irgendjemand direkt mit dir spricht. Interessant. Das ist eigentlich. Das sieht auf jeden Fall sehr süß aus, auch so. Und in der Tat sehr Sword and Sorcery. Also ich habe da gerade 2, 3 Levels gesehen, die sind sehr inspiriert davon. Ja, also Screens. Gefallen hat es mir trotzdem gut. Mhm. So. Und ein bisschen schade war, dass es abgestürzt ist unterwegs dann auch nochmal. Wenn man es länger am Stück spielt, geht eben wohl mal der Speicher aus, aber man kommt dann auch wieder an die Stelle. Das war dann ganz okay. Ja, sieht hübsch aus. Werde ich mir auch mal angucken. Der Finding Teddy. Wie kostet es eigentlich? Ich habe das nicht mehr. Gute Frage. So nächste Frage. Kostet Geld im App Store. Auf jeden Fall läuft es jetzt. Es gibt aber die Lite-Version, die kein Geld kostet. Ha, siehst du mal. Kein Geld kostet auch gerade ein Interview mit mir zu lesen über uns. Was natürlich Geld kostet, oder sonst. Genau, also ich habe für das mit dem Crate Magazine habe ich mich getroffen und habe ein Interview gegeben, so ein bisschen erzählt, wie wir so Spiele machen und wie das so war bei uns und wie das so ist und was so wird. Die haben da einen schönen Artikel draus gemacht. Crate ist so eine Spielezeitschrift, die testen vor allem iOS-Titel kann man sich eben da runterladen im App Store, ist umsonst. Taucht dann so in Newsstand auf und die aktuelle Ausgabe ist auch umsonst. Insofern kann man da einfach mal reingucken. Es gibt sogar O-Töne mit mir, wenn man mich jetzt hier noch nicht genug gehört hat. Kann man da auch noch mal irgendwie hören, wie ich irgendwelche Spiele finde. Voll super. Mhm. Ganz nettes Magazin auch. Ich habe auf Abo gedrückt jetzt mal, nachdem ich die erste Ausgabe hier durchgelesen habe. Mhm. Weil ich fand ganz nette Zusammenstellung von Game Reviews und ein bisschen drumherum. Ja. Hat mir gut gefallen. Was mich auch zum nächsten Ding bringt, was mir nämlich, was darin besprochen wurde, ist ein Spiel, das heißt Rinth Island. Rinth. Ja. Mhm. Und das habe ich mir runtergeladen. Das ist wohl, man sieht ja die Preise im Nachhinein nicht mehr, wohl so umsonst. Und man kann halt dann irgendwie noch In-App-Zeug dazu kaufen, aber sieht gar nicht so aus, als müsste man. Sondern man kann halt so sich Tipps kaufen oder so, wenn man nicht weiterkommt. Das Spiel ist ein Rätselspiel. Und es hat so ein bisschen diese Anmutung von, also nicht die Anmutung, aber die Anordnung von Nebulus. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nebulus war so ein Spiel, da war so ein kleines grünes Wesen, das an einem runden Turm links, rechts laufen konnte, um da ganz nach oben zu kommen. Aha. Und dann immer wieder unter Wasser von Turm zu Turm schwimmen mit seinem kleinen Unterseeboot. Und die Idee ist halt, dass das ganze Level an einem Turm außen stattfindet und dieselbe Geschichte passiert hier. Du hast einen runden Turm, mehr oder weniger, was dein Level ist. Mhm. Das heißt, wenn du weit genug nach rechts gehst, kommst du wieder an derselben Stelle raus. Okay. So, und der dreht sich so, während du gehst, dass du irgendwie immer in der Mitte bist. Und da musst du Rätsel lösen. Du kannst selber nur Leitern auf und ab gehen, runterfallen beliebig tief, ohne zu sterben, und links-rechts gehen. Okay. Und dabei Kisten verschieben und Sachen explodieren lassen. Und später kommt wohl auch noch mehr. Aber so die ersten paar Level, die ich angespielt habe, so 10 Dinger, haben Spaß gemacht und waren auch schon so ein bisschen so mit überlegen. Also auch schon ein bisschen schön rätselig und ja, hübsches Ding. Tja. Lohnt sich mal anzugucken. Das ist schön. Ist auch schön, wenn man so irgendwie in Magazinen noch Sachen findet, die man noch nicht kannte. So, dafür sind sie da. Oh, auch nett zu erwähnen, man kann als ein Junge oder ein Mädchen spielen am Anfang. Das fand ich eine ganz nette Auswahl, so dass man sich das aussuchen kann. Gut, gut. Nun ja, nun denn. Dann sind wir auch am Ende unserer Agenda angekommen, wenn mich meine App nicht trügt. Wenn mich meine App nicht trügt. Ja, ja. Und wir haben auch eine gute Zeit. Das zeigt die App nämlich jetzt auch direkt an, wie lange die Sendung genau läuft. Das ist auch super. Und insofern können wir jetzt dann ja verabschieden bis nächste Woche. Ja, wie lang laufen Sie denn? Wie lang laufen Sie denn? 71 Minuten gerade. Wow. Ja, perfekt. Ja, ja. Perfekt. Passt auf eine CD. Ja, ja, das ist ja Maxim. Nun ja, gehabt euch wohl. Schöne Restwoche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Macht's gut. Winke, winke. Got money's not looking for the cure.